Antrittsbesuch in der Ära Obama nach Washington. Zwei Politiker, die bei allen Unterschieden von analytischen Fähigkeiten geprägt sind und sich sehr rational geben können. Eine wirkliche menschliche Verbindung hat das bisher dem Anschein nach nicht gestiftet. Sie werden nicht so richtig warm miteinander, hieß es nach dem Besuch Obamas in Dresden. Eine funktionierende Beziehung, sicher, aber eine herzliche Verbindung, in der so etwas wie Nähe möglich ist, die wurden die beiden abgesprochen. Unser Korrespondent in den USA ist Klaus Remme, mit dem ich jetzt verbunden bin. Wie wird denn das Verhältnis zwischen Obama und Merkel in Washington wahrgenommen? Ähnlich, Frau Klein. Gemessen an der Zahl bilateraler Gespräche könnte es ja kaum besser stehen um das Verhältnis von Bundeskanzlerin und Präsident. Sie haben es gesagt, es ist das vierte bilaterale Treffen heute, wenn man das Gespräch in Berlin im vergangenen August mitzählt, als Barack Obama noch als Kandidat kam. Zusätzlich haben Sie sich ja gesehen beim G20-Gipfel, beim NATO-Gipfel, beim EU-USA-Gipfel in Prag. Ein Besuch Obamas zum 20. Jahrestag des Mauerfalls im November in Berlin ist im Gespräch, wenn auch noch nicht beschlossene Sache. Auch hier, trotz dieser intensiven Kontakte, werden Fragezeichen gesetzt hinter die Chemie zwischen Merkel und Obama. Jeder weiß, Angela Merkel hat sich mit dem Vorgänger Obamas auf einer persönlichen Ebene sehr gut verstanden. George Bush hatte großes Interesse gezeigt an der ostdeutschen Biografie der Kanzlerin, die Einladung auf seine Ranch in Crawford, Texas, eine persönliche Anerkennung. Die Arbeitsbeziehung zum amtierenden Präsidenten, die scheint im Moment eher nüchtern. Aus Regierungskreisen in Berlin verlautet denn auch, dass sich die Bundeskanzlerin mit Blick auf Obama keinesfalls an einem Sympathiewettlauf gegen andere europäische Regierungschefs beteiligen will. Wird es denn als Manko in Washington gesehen oder sagt man sich, Hauptsache die Arbeitsbeziehungen stimmen, ein persönliches Verhältnis ist eigentlich nicht nötig? Also Sie haben den Präsidenten eben im Zitat gehört, während seines Besuchs in Deutschland aus Sicht der Regierung ist das alles in Ordnung. In den Medien, wie gesagt, werden die Fragezeichen gesetzt und möglicherweise gibt der Besuch in den nächsten Stunden Auskunft über den Stand des persönlichen Verhältnisses, dieser Chemie, die ich eben ansprach. Vielleicht kurz zum Programm. Die Bundeskanzlerin wird heute Nachmittag Ortszeit in Washington landen, am Abend den Eric M. Warburg Preis entgegennehmen. Das ist ein Preis im Namen eines deutschen Bankiers, der vor dem Zweiten Weltkrieg in die USA flüchtete, später nach Deutschland zurückkehrte und sich um die transatlantischen Beziehungen verdient gemacht hat. Andere Preisträger vor der Bundeskanzlerin sind Henry Kissinger, Otto Graf Lambsdorff oder auch George Bush Senior. Angela Merkel wird einen Vortrag halten zum Stand der transatlantischen Beziehungen. Und morgen stehen dann die politischen Gespräche an, sowohl im Kongress als auch im Weißen Haus. Danach ist eine Pressekonferenz terminiert im Rosengarten des Weißen Hauses. Eine Ehre, die lange nicht jedem Gast zuteil wird. Und vielleicht ja auch ein Zeichen dafür, dass da zu viel hineingeheimnist wird in die nicht so ganz optimalen Beziehungen zwischen den beiden. Eine Reihe von strittigen Themen werden wohl auf dem Programm stehen. Finanzkrise, Afghanistan-Einsatz, der Klimaschutz. Was wird im Mittelpunkt stehen? Na, ich glaube, angesichts der aktuellen Ereignisse wird man vermutlich zunächst über den Iran sprechen, auch wenn hier vielleicht nicht das Etikett strittig gilt, spätestens seit der Pressekonferenz vorgestern von Barack Obama, als er deutliche Worte fand, das Geschehen in Teheran als entsetzlich und verurteilt hat, gibt es da, glaube ich, eine Sprachebene, auch wenn Barack Obama deutlich gemacht hat, dass er es für zu früh hält, Konsequenzen zu ziehen und erst einmal abwarten will, wie sich die Dinge entwickeln. Sie sagten es, Deutschland ist am Thema Klimapolitik interessiert, ein Thema, das angesichts der aktuellen Krisen rund um Iran, Afghanistan, die Autoindustrie, die Rezession allgemein eigentlich wenig öffentliche Beachtung hier in den USA gefunden hat in den vergangenen Monaten. Das ändert natürlich nichts daran, dass der Kongress an einem Energiegesetz arbeitet, an der Einführung des Emissionshandels. Die klimapolitischen Ziele der Amerikaner sind weniger ehrgeizig gesteckt im Vergleich zu Deutschland. Das ist etwas schwer zu vergleichen und liegt an unterschiedlichen Basisjahren, die gezogen werden, während Deutschland seine Reduzierungsziele auf das Basisjahr 1990, wie beim Kyoto-Protokoll, bezieht, will Washington das Jahr 2005. Und das Ziel ist formuliert, bis 2020 eine Verringerung des CO2-Ausstoßes um 17%. Darüber werden beide Seiten sicherlich reden. Unterschiedliche Ansätze gab es ja auch in Bezug auf die Finanzpolitik. Merkel hat vergleichsweise deutlich die extrem hohe Staatsverschuldung in den USA kritisiert und auch die Geldpolitik, der Fed. Wie groß ist Ihr Unmut darüber? Ja, das wird weiteres Thema sein im Nachgang der G20-Gipfel von Washington und London. Die Vorbereitungen für den dritten Gipfel dieser Art in Pittsburgh laufen ja gerade an. In den amerikanischen Medien wird der Konflikt ähnlich in groben Zügen dargestellt. Berlin hat vor allem Angst vor einer globalen Inflation als Folge billionenschwerer Konjunkturpakete und tut deshalb wenig, um die Rezession zu bekämpfen. So die Sichtweise der Amerikaner. Berlin sagt, Soforthilfe für die Konjunktur ist das eine, langfristige Konsolidierung das andere. Beides müsse bedacht werden. Klaus Remme aus Washington über den Besuch der Kanzlerin heute und morgen.